Heute ist ein Scheißtag, ich könnte kotzen, Mann. Mache die Glotze an, schau mir den Rotz mal an. Und nachdem ich mein Gehirn mit Scripted Reality stundenlang gefoltert habe, finde ich Spaghetti jetzt nicht mehr so lecker. Und Männerbäuche auch nicht. Fuck, der lag da echt in Unterwäsche auf dem Couchtisch. Meine Freundin haut mich, weil ich zu viel Fernseh. Kassier von ihr nen Rausschmiss. Fast wie im Fernsehen. Jetzt steh ich da wie der letzte Dödel ohne Freunde. Nur ich und ein paar Bäume. Doch da kommt auf einmal eine SMS von Uderzo. Digga, dein EP ist jetzt fertig, kein Scherz, Bro. Das ist geil! Freakso mit seiner ersten EP. Oh mein Gott, ich dachte, das passiert nie. Freakso mit seiner ersten EP. Oh mein Gott, ich dachte, das passiert nie. Dass ich das noch erleben darf. Ich bekomme einen Ständer und markiere mir diesen Tag erstmal im Kalender. Und scheiß drauf, ob das jetzt eigenartig klingt. Mein bekacktes Leben hat endlich wieder einen Sinn. Meine erste EP, ihr musstet ewig drauf warten. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was wird euch darauf erwarten? Eine konzeptlose Mischung aus Liedern zum Feiern, Liedern zum Weinen und Liedern zum Reiern. Und natürlich mache ich mal wieder den Versuch zu singen. Doch wie wir alle wissen, kann das niemals gut klingen ohne Autotune. Ist mir ja selbst schon peinlich, euch schaudert's nun. Doch seid mal nicht so kleinlich mit mir. Ich bin doch auch nur ein Tier oder Mensch. Egal, welches Wort reimt sich eigentlich auf Mensch? Okay, jetzt hab ich den Part irgendwie vergeigt. Doch die EP wird tight, glaubt mir. Ich schwör's euch. Yeah. Freakso mit seiner ersten EP. Oh mein Gott, ich dachte, das passiert nie. Freakso mit seiner ersten EP. Oh mein Gott, ich dachte, das passiert nie. Dass ich das noch erleben darf. Ich bekomme einen Ständer und markiere mir diesen Tag erstmal im Kalender. Und scheiß drauf, ob das jetzt eigenartig klingt. Mein bekacktes Leben hat endlich wieder einen Sinn. Ey yo, Digga, das war jetzt deine allererste EP. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Erste EP, erste EP, Alter. Oh mein Gott, Digga, das ist echt überkrass. Also, viel Erfolg. Wird cool, die Zukunft. Wow. Aber Digga, ich hol mir jetzt hier erstmal einen Döner.